SWR 2 Leben. Für Politiker ist es ein Muss, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stehen und sich von den Medien ständig beobachten zu lassen, in die Zeitung zu kommen. Den meisten Politikern scheint das nicht auszumachen. Doch wie ist das für einen Menschen, der sich einerseits öffentlich engagieren will, dem aber andererseits die Presse hart zusetzt? Michael von Posa hat damit seine ganz eigenen Erfahrungen und sich gefragt, wie komme ich aus der Zeitung? Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, in jungen Jahren, wo ich keine präzise Vorstellung von der Machart und Macht einer Zeitung hatte und meinte, dass es schön wäre, mit eigenem Namen darin zu erscheinen. Was ich damals nicht ahnte, war, dass das Vorkommen in der Zeitung für mich zu einem Lebensproblem würde, und zwar bis zur Existenzgefährdung. Das war aber viel später. Lange Jahre hatte ich ein einigermaßen normales Verhältnis zur Presse. Wenn man Bücher schreibt und sie in Lesungen vorstellt oder eigene Musik in Konzerten aufführen lässt, was ich alles immer wieder einmal tue, dann rechnet man mit Besprechung. Die habe ich auch bekommen, mal gut, mal schlecht, und habe mich entsprechend gefreut oder geärgert. Eigentlich war ich der Meinung, dass alle Besprechungen irgendwie auf einem Missverständnis beruhten, die guten wie die schlechten, dass es da Annäherungen gab, aber halt nur Annäherungen. Was man der Öffentlichkeit vorstellt, kommt aus der privaten Erfahrungswelt. Und es ist sehr seltsam, dass ein fremder Mensch sich anheischig macht, das zu beurteilen. Manchmal trifft er einen Punkt, aber meist, so schien es mir, war es ein Stochern im Dunkeln, ohne Beziehung zu meinen Absichten. Die Seltsamkeit begann natürlich schon damit, dass ich private Dinge der Öffentlichkeit mitteilte. Insofern hatte ich kein Recht, empfindlich zu sein. War es aber. Unzufrieden bin ich im Grunde damit, dass die Öffentlichkeit, was mein Tun betrifft, hauptsächlich aus Zeitungsleuten besteht. Ich würde mir wünschen, dass ich, da Besprechungen unvermeidlich sind, von guten Freunden besprochen würde, die mich wirklich kennen. Das ist natürlich abwegig, denn wenn herauskäme, dass der Kritiker der Freund des Autors ist, wäre die Kritik entwertet. Oder es käme zum Vorschein, dass der Freund gar nicht so furchtbar verständnisvoll ist. Dann könnte es mit der Freundschaft aus sein. Ich muss mich also damit abfinden, dass ich, sobald ich meine Privatsphäre verlasse, auf das für mich ungünstige Terrain gerate, welches vom Medium Zeitung beherrscht wird. Am schlimmsten ist es, wenn Besprechungen in ein Charakterbild übergehen. Ich erkenne mich darin nicht wieder. Mein Widerwille, mich wiederzuerkennen, geht so weit, dass ich mir, auf dem möglicherweise beigegebenen Foto, ganz fremd bin. Ich will das nicht sein, ich bin das nicht. Es gibt ein Wort von Goethe zur Zeitung, etwa in dem Sinn, wenn unser Leben nur in dem bestünde, was darüber in der Zeitung steht, dann wäre es nicht wert, gelebt zu werden. Damit habe ich mich oft getröstet. Wenn ich von Zeitungen spreche, meine ich vor allem die lokale Presse. Mit der bin ich in einen Konflikt geraten, als ich mich in die Kommunalpolitik mischte. Über die stadtpolitischen Auseinandersetzungen haben auch überregionale Zeitungen viel berichtet. Und zu meinem Schrecken bin ich mehrfach mit Grußfoto in der Bild-Zeitung aufgetaucht, wo mir schon die bloße Aufmachung das Gefühl gab, ein Gezeichneter zu sein. Ich bin kein Parteimensch. Ich habe die Stadtpolitik als Sprecher verschiedener Initiativen bekämpft, einen Bürgerentscheid gegen die Rathausmehrheit organisiert, habe mich schließlich am Wahlkampf beteiligt und bin mit einer eigenen Gruppierung ins Stadtparlament eingezogen. Ich wollte mitgestalten, aber eine Machtposition habe ich nicht angestrebt. Darin liegt ein Widerspruch. Und ich denke, es war eine Schwäche meiner Position, dass ich zur Machtausübung immer nur ein halbes Jahr sagen konnte. In die Politik muss man sich mit Haut und Haaren stürzen. Ich wollte es mit der linken Hand machen, in der Politik sein und zugleich einen vornehmen Abstand von ihr wahren. Natürlich wurde mir unterstellt, ich sei profilsüchtig und machthungrig. Das gehört in meinen Augen zu dem falschen Bild, das von mir entworfen wurde. Ich selbst habe meine Aktivitäten immer so verstanden, dass ich durch abwegige Entscheidungen der Rathauspolitiker zum Widerstand gezwungen wurde. Lokalpolitik ist immer auch ein bisschen Frosch-Mäuse-Krieg. und ich war nicht der Meinung, dass man da viel Ehre gewinnen kann. Aber es ist meine Stadt, um die es geht. Und auf schwer erklärbare Art fühle ich mich verantwortlich für sie. Ich kann nicht sagen, wie oft ich gewünscht habe, den ganzen Streit nicht begonnen zu haben. Hätte ich mich doch, wie die meisten anderen Bürger der Stadt, still meinen Privatangelegenheiten gewidmet. Mein größter Fehler war wahrscheinlich, mich mit der Presse anzulegen. Jeder vernünftige Politiker weiß, dass er es mit der Presse nicht verderben darf. Ich hätte mich, um mir Schwierigkeiten zu ersparen, gut mit den Presseleuten stellen müssen. Ich war aber ganz anders disponiert. Schon bevor die politischen Auseinandersetzungen begannen, betrachtete ich das Zeitungshandwerk als bedenklich. In meinen Einwänden gegen die Zeitung habe ich in der Literatur Verstärkung gesucht und gern die Autoren gelesen, die der Presse nicht wohlgesonnen waren, wie Karl Kraus, dessen Fackel ich mir in London bei einem Antiquar gekauft habe. Das war die Zeit, bevor ich mich zu Hause endgültig in die Politik warf. Im Ausland machte ich meine vorbereitenden Studien, befasste mich mit Kommunalpolitik in englischen Städten, mit Stadtplanung, Architektur, Parteikämpfen und eben mit der Zeitungskritik, Untergang der Welt durch schwarze Magie. Eine Sammlung zeitungskritischer Schriften von Karl Kraus. Das war nach meinem Geschmack. Der Gedanke, dass das Beste am Leben, der eigentliche Lebensduft, durch totes Zeitungspapier erstickt wird, leuchtete mir ein. Ich bemerkte gar nicht, dass die Zeitung längst von anderen Medien überholt worden war. Für mich war sie immer noch das Medium. Und ich kultivierte meine Gegnerschaft zu diesem Medium. Mit solchen Ideen im Kopf war es gar nicht möglich, eine freundschaftliche Beziehung zur Presse aufzubauen. Die Presseleute mögen für manches unempfindlich sein, aber sie haben Instinkt genug, um zu erkennen, dass jemand sie nicht schätzt, weil sie im Dienste dieses Mediums stehen. Nachträglich sage ich mir, dass ich meine Chancen, als Einzelner und ohne finanzielle Mittel in einer Auseinandersetzung mit der lokalen Presse zu bestehen, besser hätte einschätzen müssen. Das Gefühl, im Recht zu sein, ist eine zu schmale Basis. Man braucht eigene Formen der Öffentlichkeit. Das Publikum hat Verständnis dafür, dass man sich mit Parteileuten herumschlägt, aber nicht dafür, dass man sich mit Journalisten anlegt, die über die Parteikämpfe berichten. Als meine Freunde und ich den Bürgerentscheid inszenierten, mit dem unser zentraler Platz in unserer Stadt von Bebauung freigehalten werden sollte, was dann auch gelang, bekamen wir zum ersten Mal mit aller Deutlichkeit zu spüren, was es heißt, die Presse gegen sich zu haben. Ich kannte einige der Journalisten und wusste, dass in den Redaktionen keine Sympathie für unsere Aktion bestand. Man war auf Seiten des architektonischen Meisterwerks, das entstehen sollte, während meine Freunde und ich von einem zu teuren, hässlichen Kasten sprachen. Man warf uns vor, den stadtplanerischen Stillstand zu wollen. Der Aufruhr um den Bürgerentscheid war groß und unser Ziel, die Bebauung des Platzes zu verhindern, populär. Die Zeitungen mussten täglich darüber berichten. An dem Aufruhr an sich hatten sie einen gewissen Spaß, aber wir, die ihn machten, waren für sie bloße Meckerer und Nörgler. Für mich hatten sie immer kleine Bosheiten parat. Ich war Miesmacher, Selbstdarsteller mit einer Profilneurose, außerdem Schnörkelfreund, wegen meiner Liebe zum historischen Baubestand. Jedenfalls grenzenlos selbstgerecht, weil ich mir anmaßte, es besser wissen zu wollen als die Rathausparteien. Ein wild gewordener Schriftsteller habe eine geisterhafte Mehrheit im Kampf gegen ein ganz großes Werk der Architektur hinter sich versammelt, hieß es in einer Zeitung. Das mit dem Selbstdarsteller war insofern pikant, als die Zeitungen mich ja darstellten, ohne dazu gezwungen zu sein. Die Sticheleien trafen mich, ohne dass ich es wollte. Ich fand mich ungerecht behandelt. Durch Pressemitteilungen und Leserbriefe wehrte ich mich und versuchte, das Bild zurechtzurücken. Dabei ließ ich keine Kleinigkeit aus. Ich betrieb eine Politik der Totalkorrektur. Und das war nicht durchzuhalten, weil die Zeitungen nicht mitmachten. Sie könnten nicht pausenlos irgendwelche Erklärungen von mir veröffentlichen, wurde mir bedeutet. Das hinderte sie aber nicht, immer wieder böse Sachen über mich zu sagen oder sagen zu lassen. In dem Bürgerentscheid wurde über eine Rieseninvestition entschieden. Daran hingen alle möglichen Interessen. Von der Bank, vom Bauträger, von Architekten und Handwerkern und von denen, die in den Gebäuden untergebracht werden wollten. außerdem das Renommee der Stadtpolitiker. Alle diese Interessen hatte ich mit meinen Mitstreitern durchkreuzt und bekam es zu spüren. Anonyme Anrufer, die mich beschimpften, waren noch das Harmloseste. Die Versuche, mich öffentlich zu diskreditieren, setzten mir mehr zu. Die städtische Musikschule sollte eine der Mieterinnen in den Neubau sein, den zu verhindern ich mit meinen Freunden angetreten war. Ich hatte nichts gegen die Musikschule, nur gegen diesen Neubau im Zentrum. Als ich an einem Stand Unterschriften sammelte, baute sich die Schülerschaft in Form eines Blasorchesters vor mir auf und brachte mir ein kritisches Ständchen. Zufällig war ein Fotograf von der Zeitung da und es erschien die entsprechende Notiz. Unter den Rechtsanwälten der Stadt kursierte ein Schreiben, in welchem von mir gesagt wurde, ich sei schlimmer als Goebbels. Die Gegner unserer Aktion hatten, unter Anleitung des Oberbürgermeisters, ein großes Zelt am Rathaus aufgestellt, wo in abendlichen Veranstaltungen gegen unser Vorhaben gewettert wurde. Irgendein Verrückter schnitt in einer Nacht das Zelt rundherum auf und gleich war die Andeutung da, ich sei der Anstifter. Schließlich erschien in der Zeitung ein Leserbrief, in dem offen gefordert wurde, ich sollte mit Gewalt aus der Stadt entfernt werden. Ich überstand die Anfeindungen ganz gut, weil die Bevölkerung so eindeutig den Bürgerentscheid unterstützte. Am Abstimmungsabend bekam die Initiative 86% der Stimmen. Ein Parlamentsbeschluss war damit aufgehoben. Die Zeitungsberichterstattung über unseren Triumph, über die Eroberung des Rathauses für einen Wahlabend, könnte man süß-säuerlich nennen. Die Rathausparteien waren schockiert. Nie wieder durfte so etwas passieren. Sie hatten den protestierenden Bürgern zu viel Raum für ihre Aktionen zugestanden. Das nächste Mal würde man klüger sein. Dabei durften sie mit der Solidarität der lokalen Presse rechnen. Mir war klar, dass es in Zukunft noch härter zugehen würde. Bei kleineren Scharmützeln in Sachen Stadtplanung nach dem Bürgerentscheid zeigte sich, dass sich die Anti-Haltung der Presse verfestigte. Sie betrieb eine Doppelstrategie von Verschweigen und abwertender Kritik. Ich hatte inzwischen eine Website für unsere Initiativgruppe einrichten lassen, wo ich aus meiner Sicht scharf die Zeitungen kritisierte, wegen unfairer Berichterstattung und Nähe zur Rathauspolitik. Zwischen mir und der Presse kam eine Bitterkeit auf. Wir traten mit einer Bürgerliste zur Kommunalwahl an. Als Spitzenkandidat geriet ich dadurch mitten in den Parteienmachtkampf hinein. Die lokale Presse rupfte mich, wo sie konnte, ich rupfte zurück. Es wurde mir zugetragen, dass das Pressehaus erwog, gegen mich zu klagen. Von einem Freund und Mitstreiter von mir, einem Hausverwalter, wurde in einem Kommentar gesagt, er leide unter der örtlichen Krankheit des Zerredens, sei außerdem eitel und mache seine Sicht zum Maß aller städtischen Belange. Daraufhin entgegnete ich im Internet und redete von unsauberem Journalismus. Ich erhielt eine Abmahnung, kam mir nicht nach. Die Folge war ein Gerichtsverfahren. Nun ging es Schlag auf Schlag. Weil ich von der Gefahr der Korruption gesprochen hatte, bedrängte mich ein Journalist, ich solle Fälle nennen. Ich nannte einen, der nicht wirklich ein Korruptionsfall war. Es erschien ein Artikel mit Kommentar, in dem mir vorgeworfen wurde, ich verleumdete ehrenwerte Institutionen und die Frage gestellt wurde, ob ich die Beziehung zur Realität verloren hätte. Also alles in allem, streitsüchtiger Querulant, der kaum noch weiß, was er tut. Dieser Artikel wurde auf Wahlveranstaltungen als Flugblatt verteilt. Dazu wieder eine Abmahnung, sowie mehrere Gerichtsverfahren wegen Äußerungen von mir im Internet. Und immer wieder verheerende Artikel über meine Person. In der allerletzten Wahlkampfzeit erschien fast täglich ein Bericht über einen Rechtsstreit zwischen mir und einem beliebten kleinen Theater, in dem ich selbst mehrmals aufgetreten war. Ich hatte in einem Nebensatz eines im Internet veröffentlichten Briefes davon gesprochen, dass das Theater, das einen Auftritt auf der Website einer Rathauspartei hatte, mit der Nähe zu einer Partei vorsichtig sein müsse. Die Theaterleitung klagte gegen mich auf Unterlassung, eine solche Verbindung zu behaupten. Und die Zeitungen, die sich im Wahlkampf zur Neutralität verpflichtet hatten, gaben dem Anwalt des Theaters ein Forum, wo er erklären konnte, wie ungeheuerlich meine Verdächtigung sei und was mir für Strafen winkten, bis zum Gefängnis. Das Publikum war der Meinung, der Teufel hätte mich geritten, diesen Streit anzufangen, den ich doch vielmehr mit allen Mitteln versucht hatte zu verhindern. Wochen nach der Wahl wurde der Leserschaft in nüchterner Form mitgeteilt, dass ich den Prozess gewonnen hatte. Als in den Wahlkampftagen so auf mich eingedroschen wurde und ich das Gefühl hatte, ich sei ehrlos gemacht worden durch die Herabwürdigung meiner Person, als ich jeden Tag zittern musste, was morgens über mich in der Zeitung steht und ob wieder ein gelbes Kuvert vom Gericht kommt, stürzte ich in eine Nervenkrise. Ich konnte mir tausendmal sagen, dass ich es den Journalisten nicht gönnte, mir zuzusetzen. Sie setzen mir zu. Ich habe das durchgestanden. Weil die Mitglieder und Freunde der Liste zu mir standen und meine Frau, die völlig unschuldig war an dem Kram, den ich mir da eingebrockt hatte, mich eisern unterstützte. Sie hatte Ideen, wie sie meine Hauptfeinde unter den Journalisten heimlich um die Ecke brächte, und sei es nur durch ein paar messerscharfe Worte. Wir waren über Wochen in einer Art Notsituation. Manchmal riefen wir mitten in der Nacht den Webmaster an, dass er irgendeinen Satz aus dem Internet nähme, der gefährlich werden könnte. Die ganze Zeit musste ich bei Wahlveranstaltungen auftreten und mich dabei ungerührt zeigen. Den Rest der Zeit blieb ich meist zu Hause, im Bett liegend wie ein Kranker, grübelnd oder die Lage endlos mit meiner Frau durchsprechend, denn ich traute mich buchstäblich nicht auf die Straße. Ich verfluchte die Politik, die den Charakter dadurch verdirbt, dass man als Person in der Öffentlichkeit nicht mehr man selbst ist. Ein richtiger Politiker, der ich eben nicht war, hat eine imprägnierte Lederhaut, an der alles abgleitet. Er liest etwas Schlimmes in der Zeitung über sich, schüttelt sich einmal und vertraut darauf, dass es nach einiger Zeit vergessen ist. Zum Politikerhandwerk gehört dieser Selbstschutz wie die Schutzkleidung derer, die mit gefährlichen Stoffen umgehen. Ich hatte das nicht. Ich hatte mir nicht einmal die richtige Sprache, die vor Schaden bewahrt, für die Öffentlichkeit angewöhnt. Ich hatte es als meine Aufgabe gesehen, alles so direkt wie möglich auszudrücken. Ein Richter hat mich einmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Sätze nur als Fragen hätte formulieren oder mit einem vermutlich hätte versehen müssen und dann alles Kritische, was ich sagen wollte, hätte sagen können, ohne vor Gericht zitiert zu werden. Aber es war nun passiert. Ich hätte mit meinen Formulierungen vorsichtiger sein müssen. Das Gericht hatte mir untersagt, gewisse Dinge zu wiederholen. Das fand ich schmachvoll. Und an diesem Punkt musste ich mir selber Vorwürfe machen. Ich hatte allerdings nie gegen Personen argumentiert, sondern nur gegen Institutionen und politische Entscheidungen, wobei nicht auszuschließen ist, dass sich jemand persönlich verletzt fühlte, obwohl ich ihn nicht persönlich treffen wollte. Vieles hatten andere Politiker außerhalb des Wahlkampfs viel härter gesagt. Mir wurde es im Wahlkampf dann zur Last gelegt. Ich hatte mich in einer zu vagen Art und Weise auf die Meinungsfreiheit verlassen. Meine Meinungsfreiheit hatte nicht Schritt gehalten mit der Presse, die die unglaublichsten Dinge über mich verbreitete, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich fühlte mich verunglimpft. Die Herstellung der Ehre war nicht einklagbar. Ich konnte den Zeitungen nicht sagen, ich sei empfindlich, was Charakterschilderungen von mir anging, und bäte sie um freundlichere Retuschen. Es wurde mir klar, dass ich eigentlich gar nichts tun konnte, außer durchstehen. Mein öffentliches Ich hatte sich von meinem eigentlichen Ich gelöst, und zwar, um mir Schande zu machen. Wie wird man damit fertig? Ich litt so sehr unter diesem Tatbestand, dass ich die seltsamsten Gedankenspiele trieb, um mich von dem Druck zu befreien. Es lief auf die Trennung von eigentlicher und öffentlicher Person hinaus. Gewissermaßen sagte ich mich von mir selber los. Die Unehre traf mich nicht, weil sie nicht die meine war, sondern die von dem öffentlichen Ich in den Zeitungen. Dabei nutzte ich gewisse buddhistische Gedankengänge, die gegen die Beschämung feien sollen. Dass nämlich das Ich nur Illusion ist. Bei mir sollte das abgespaltene Teil-Ich Illusion sein. Was geht es mich an, wenn andere eine falsche Meinung von einer Person haben, die zwar meinen Namen trägt, die aber nicht ich bin? Ich ducke mich, so gut es geht, weg und warte. Es hat eine Weile gedauert, aber es kam zu einer Abhärtung. Auch mir half der gnädige Umstand, dass die Zeitungsgeschichten schnell wieder vergessen werden. Wie sagt Karl Kraus, Was vom Tag lebt, stirbt mit dem Tag. Ich bin mit einer kleinen Fraktion ins Stadtparlament eingezogen und hatte anfangs viel damit zu tun, ein Büro einzurichten und mich mit den parlamentarischen Usancen vertraut zu machen. Ungewohnte Aufgaben für einen Literaten. Die nächste Bewährungsprobe mit der Lokalpresse kam schnell. Zu schnell. Ich hatte mir eingebildet, dass eine leichte Entspannung zwischen mir und ihr eingetreten sei, da ich nun ja eine offiziöse Stellung hatte. In Wahrheit war es nur so, dass die Presse mich und meine kleine Gruppe weitläufig ignorierte. Kaum hatten wir uns in die parlamentarische Arbeit einigermaßen eingearbeitet, brach ein Zwist zwischen mir und meinem Hauptmitstreiter aus. Eben jenem Hausverwalter, den ich gegen Zeitungsangriff in Schutz genommen hatte. Der Prozess, den ich mir dadurch zugezogen hatte, war noch immer nicht entschieden. Mein Mitstreiter war Mitglied des ehrenamtlichen Magistrats geworden und musste feststellen, dass er in dieser Funktion mehr oder minder zum Schweigen verurteilt war. Obwohl als Magistratsmitglied Teil der Exekutive, wollte er in der Fraktion stimmberechtigt mitwirken. Als ich ihm klar machte, dass das wieder die Gesetze wäre und er nur beraten könne, kündigte er mir abrupt die Freundschaft auf und wandte sich mit wütenden und kränkenden Behauptungen über mich an die Presse. Eigentlich täte ich alles nur um Macht und Geld, behauptete er. Nach dem Einzug ins Parlament sei ich brav und angepasst geworden. Wegen meiner Unfähigkeit sei der ganze Versuch Bürgerliste gescheitert. Kurz vorher war ich noch der aggressive Querulant. Jetzt konnte ich in der Zeitung lesen, dass ich lahm geworden sei. Vorher hatte ich zu wenig Wirklichkeitssinn. Jetzt war ich einer, der realistisch seinen persönlichen Vorteil kalkuliert. In derselben Zeitung, gegen die ich den ehemaligen Freund vor Gericht verteidigte, rechnete er aufs Grausamste mit mir ab. Die Zeitung konnte nur ihre Freude an diesem Zwist haben. Während sie von meinen politischen Äußerungen so gut wie keine Notiz nahm, war ich jetzt wieder in den Schlagzeilen. Der Tenor war, obwohl ich mich nur sehr zurückhaltend verteidigte, was für unmögliche Kerle, die sich so öffentlich streiten. Wieder konnte ich jeden Tag bangen, was ich noch zu hören bekäme. Das heißt, Beklemmung jeden Morgen. Früher besaß ich eine große Befähigung, ein Glück zu spüren über das bloße Lebendigsein. Die war mir verloren gegangen über die dauernde Notwendigkeit, eine undankbare öffentliche Rolle zu spielen. Zu bestimmten Arten von Wohlgefühl gehört eine Anonymität. Man muss unbeobachtet sein. Inzwischen ist eine leichte Beruhigung eingetreten. Mein früherer Mitstreiter ist, nicht ohne die Zeitung noch einmal darüber zu informieren, wie untreu ich ihm und der gemeinsamen Sache geworden sei, aus unserer Bürgerliste ausgetreten und hat mir so erspart, an einer förmlichen Ausschließung mitzuwirken. In den Zeitungen ist es danach stiller geworden. Aber die Politik ist unberechenbar. Jederzeit kann es einen neuen Aufruhr geben. Meine Beziehung zur Zeitung bleibt vertrackt. Sie ist für mich, nicht wie doch wohl für die meisten Menschen, ein Stück Normalität, das Nachrichtenblatt am Frühstückstisch. Für mich ist sie so etwas wie ein gegnerisches Subjekt. Als Person der Öffentlichkeit habe ich ihr ein Recht auf mein Bild und mein Charakterbild zugestehen müssen. Ich bin gezwungen, sie zu lesen, weil sie die lokale Öffentlichkeit darstellt, in der auch ich agiere. Ich erwarte auch, dass sie über das berichtet, was ich tue oder sage. Denn wie könnte ich Politik machen, wenn ich von ihr totgeschwiegen werde? Andererseits liegt mir kein Wunsch ferner, als dauernd in der Zeitung zu sein. Durch meine Wahl ins Stadtparlament bin ich Verantwortlichkeiten eingegangen, die mich noch auf Jahre binden. Aber irgendwann kommt der Tag, und ich sehne ihn herbei, wo ich mir erlauben kann, die Zeitung gar nicht mehr in die Hand zu nehmen, sondern nur noch Bücher. In SWR 2 Leben hörten Sie einen Beitrag von Michael von Prosa. Wie komme ich aus der Zeitung, wenn die Presse einem zusetzt? Auch die Musik zu seinem Beitrag hat der Autor selbst geschrieben. Redakteurin war Petra Malwitz. Weitere Informationen wie immer auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben. Sie finden dort nicht nur das Manuskript, sondern beispielsweise auch die Möglichkeit, SWR 2 Leben kostenlos als Podcast zu abonnieren, falls Sie das nicht schon gemacht haben. SWR 2 Leben im Radio montags bis freitags 10:05 bis 10:30 Uhr.